So, bei der sechsten bitte, Paragraph 7, Seite 134, Frage 312. Worum bitten wir in der sechsten Bitte und führe uns nicht in Versuchung? Große Frage, auf die auch der Bergoglio keine Antwort hat, so wie auf alles andere. Auch keine Antworten, jedenfalls nicht die richtigen. In der sechsten Bitte und führe uns nicht in Versuchung bitten wir Gott, dass er uns von allen Besuchungen befreie, indem er entweder nicht zulässt, dass wir versucht werden oder uns die Gnade gibt, nicht besiegt zu werden. An sich nicht so kompliziert, aber wahrscheinlich hat er den Katechismus vom Heiligen Pius zum 10. nicht, der Bergoglio. Wird zu viel Ratzinger und Rana und sonst irgendeinen Schmarfu gelesen haben. Das weiß ich. Mit dem Raten wenigstens Asterix zu lesen, ich weiß nicht, was er liest. Wenigstens noch gewisser Menschenverstand drin.